Erster Jahwe sprach zu Mose in der Sinaiwüste im ersten Monat des zweiten Jahres, nachdem sie Ägypten verlassen hatten, und sagte, Zweiter, die Israeliten sollen das Passafest zur festgelegten Zeit feiern. Dritter, sie sollen es am 14. Tag dieses Monats am Abend feiern, genau nach allen Regeln und Vorschriften, die dafür galten. Vierter, Mose sagte den Israeliten, dass sie das Passafest feiern sollten. Fünfter, die Israeliten feierten das Passafest im ersten Monat, am 14. Tag des Monats am Abend in der Sinaiwüste, genau wie Jahwe es Mose befohlen hatte. Sechster, es gab aber Männer, die durch den Kontakt mit einer Leiche unrein geworden waren, so dass sie das Passafest an diesem Tag nicht feiern konnten. Deshalb gingen sie an diesem Tag zu Mose und Aaron. Siebter, diese Männer fragten Mose, wir sind durch eine Leiche unrein. Warum dürfen wir die Opfergabe für Jahwe nicht zur festgelegten Zeit zusammen mit den anderen Israeliten darbringen? Achter, Mose antwortete ihnen, wartet, ich werde hören, was Jahwe wegen euch befiehlt. 9. Und Jahwe sprach zu Mose, Zehnter, sage den Israeliten, wenn jemand von euch oder euren Nachkommen durch eine Leiche unrein ist oder auf einer weiten Reise ist, soll er trotzdem das Passafest für Jahwe feiern. Elfter, sie sollen es im zweiten Monat, am 14. Tag am Abend feiern und es mit ungesäuertem Brot und bitteren Kräutern essen. Zwölfter, sie dürfen nichts davon bis zum Morgen übrig lassen und keinen Knochen brechen. Sie sollen es nach allen Regeln feiern, die für das Passafest gelten. Dreizehnter, wenn aber jemand rein ist und nicht auf Reisen ist, aber das Passafest nicht feiert, soll er aus seinem Volk ausgeschlossen werden. Denn er hat die Opfergabe für Jahwe nicht zur festgelegten Zeit dargebracht und sich damit schuldig gemacht. 14. Wenn ein Fremder bei euch lebt und das Passafest für Jahwe feiern möchte, soll er sich an dieselben Regeln und Vorschriften halten. Es soll ein und dasselbe Gesetz für euch alle gelten, sowohl für den Fremden als auch für den Einheimischen. 15. An dem Tag, als man die Wohnung aufstellte, bedeckte eine Wolke die Wohnung, das Zelt des Zeugnisses. Am Abend sah es über der Wohnung wie ein feuriger Schein aus. 16. So war es immer, die Wolke bedeckte die Wohnung, und nachts war dort bis zum Morgen ein feuriger Schein. 17. Immer wenn sich die Wolke vom Zelt erhob, brachen die Israeliten auf. Und wo die Wolke sich niederließ, dort lagerten die Israeliten. 18. Die Israeliten brachen auf und lagerten sich immer nach dem Befehl Jahwes. Solange die Wolke auf der Wohnung blieb, blieben auch sie gelagert. 19. Wenn die Wolke lange Zeit auf der Wohnung blieb, folgten die Israeliten dem Befehl Jahwes und brachen nicht auf. 20. Manchmal blieb die Wolke nur wenige Tage über der Wohnung. Dann lagerten sich die Israeliten nach dem Befehl Jahwes und brachen auch nach seinem Befehl wieder auf. 21. Es kam auch vor, dass die Wolke vom Abend bis zum Morgen blieb und sich dann am Morgen erhob, dann brachen sie auf. Oder sie blieb einen Tag und eine Nacht, und wenn sie sich dann erhob, brachen sie ebenfalls auf. 22. Oder die Wolke blieb zwei Tage, einen Monat oder noch länger über der Wohnung. Solange die Wolke dort blieb, blieben die Israeliten gelagert und brachen nicht auf. Wenn sie sich aber erhob, brachen sie auf. 23. Die Israeliten lagerten sich und brachen auf, immer nach dem Befehl Jahwes. Sie folgten der Anweisung Jahwes, die er durch Mose gegeben hatte.